Das sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Drogen im Wald entsorgt, Nienburger Soldaten in Mali und HSG unterliegt Tabellenführer. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. In den Uchterortsteilen Essern und Nordel beginnen morgen Kanalreinigungsarbeiten. Betroffen sind alle Straßen mit Schmutz- bzw. Mischwasserkanälen. Die Eigentümer sollten auf intakte Dachentlüftungen achten, um Schäden durch Druckschwankungen bei den Arbeiten zu vermeiden. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende März andauern. Seit vergangener Woche sind Soldaten des Bundeswehrstandortes Nienburg auch im Außeneinsatz in Mali tätig. Die Beteiligung der insgesamt 5 Soldaten des Zentrums Zivil-Militärische Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen der Mission MINUSMA. Damit integrieren sie sich in den umfassenden Ansatz der Bundesregierung zur Stabilisierung der Lage in Mali. Auch ein Einsatz von Nienburger Soldaten in Syrien sei denkbar, so Kommandeur Oberst Wolfgang Paulik. Das bleibt abzuwarten, ob wir aufgerufen werden, im Syrien-Einsatz uns zu beteiligen, aber natürlich sind wir darauf eingestellt und überall dort, wo zivil-militärische Zusammenarbeit gefordert ist mit der Zivilbevölkerung oder mit zivilen Organisationen, werden sicherlich auch Soldaten von mir gefordert werden. So sind wir also schon seit vielen Jahren immer wieder im Kosovo oder in Afghanistan. Seit einiger Zeit sind wir im Irak und in Somalia und im Sudan. Und seit letzter Woche sind wir auch mit unseren ersten Soldaten in Mali. 16 Müllsäcke mit Utensilien zum Anbau von Cannabis wurden kürzlich in einem Waldstück an der Landesstraße 370 zwischen Husum und Rehburg gefunden. In 7 Säcken waren Cannabispflanzen, in den anderen ca. 200 Anbaupads. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine größere Indoor-Plantage gehandelt hat, die auf diesem Weg entsorgt wurde. Die Polizei Stolzenau hofft nun auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg hat im 18. Saisonspiel gegen Braunschweig mit 25:35 verloren. Gegen den aktuellen Spitzenreiter konnten die Nienburger Handballer in der ersten Halbzeit noch Gutes entgegensetzen. Die zweite Hälfte ging klar an den aufstiegswilligen MTV. Bester Nienburger war Steve Kehlke mit 9 Treffern. Trotz der 9 Treffer haben wir deutlich verloren gegen eine starke Mannschaft mit einer starken Offensive und noch einer stärkeren Defensive. In meinen Augen die beste Mannschaft der Liga. Aber trotzdem in der Höhe, finde ich, zu deutlich verloren. Hätten vielleicht noch mal das eine oder andere Mal ein bisschen besser verteidigen können gegen so Schützen wie Seekamp. Aber da fehlen uns momentan auch die Möglichkeiten, personell und auch im Training, um das zu üben, ne? Die HSG bleibt nach der Niederlage Tabellensechster. Braunschweig holt den 16. Sieg und ist nach wie vor Tabellenführer in der Oberliga. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.